Ihre Wände sind grau, ihr kleines Lächeln ist weg. Dieser Umgang ist rau, immer wieder verletzt. Keinen Vater zu Haus und die Kohle ist knapp, weil sich ihre Mutter jeden Tag die Drogen beschafft. Sie ist verschlossen in sich und sie redet nicht viel. Sie kommt zu Pflegeeltern, die sie dann mit Schlägen erziehen. Mann, ihr Leben ist fies, voller Trauer und Leid. Sie hat Geburtstag, doch sitzt allein im Zimmer und weint, weil da keiner dran denkt, keiner nimmt sie im Arm. Und sie fragt sich, warum ruft mich Mama nicht an? Keine Liebe und Geborgenheit, das sind die Gründe, weshalb sie jeden Morgen weint. Bevor sie in die Schule geht, gemobbt und gehänselt wird. Sie ist einsam, ihre kleine Welt erfriert. Sie will aus diesem Sumpf einfach raus und schneidet sich die Pulsader dann auf. Vergessen von der Welt, eine grausame Kindheit. Ja, sie wurden nie geliebt und diese Last war zu viel. Wer ist schuld dran? Die Last liegt auf unseren Schultern. Diese Menschheit ist grausam, viele Türen, doch kein Ausgang. Siehst du den Hass in seinen Augen? Er ist gefesselt in sich selbst, vergessen von der Welt. Keiner will mit ihm reden, schon seit der Kindheit allein. Deshalb fühlt er sich nur noch im Internet daheim. Ego-Shooter, er hat Lust auf Vergnügen. Er schießt und denkt an die in dem Bus vor Prügeln. Seine Mutter kommt rein, er ist wach geblieben. Sie sagt ihm, warum habe ich nicht abgetrieben? Bei jedem der unterste Platz sagt, wie muss es sein, von der Mutter gehasst. Am nächsten Morgen läuft er ein in ein Waffenladen. Er rennt in die Schule und tut die Waffen laden. Er geht in seine Klasse und schreit, Zahltag ist heute. Er zieht seine Waffe und ballert auf die Leute. Blut auf den Wänden und Blut auf den Tischen. Er erschießt sich selbst, bevor die Bullen ihn erwischen. Vergessen von der Welt.